Kundgabe 8944. Empfangen am 26.02.1965. Nach Lesen eines Buches über indische Religionen. Ihr habt eine bedeutsame Aufgabe übernommen, die reine, von oben euch zugeleitete Wahrheit zu verbreiten. Und es ist dieser Aufgabe darum besonders wichtig, weil allerorten dagegen gewirkt wird von Seiten meines Gegners. Und es wird euch verständlich sein, dass er das Übergewicht hat, weil die Menschen durch ihr Wesen ihm verfallen sind, weil sie alles annehmen, was ihnen dargeboten wird, aber nicht zu unterscheiden vermögen, wo der Ausgang dessen zu suchen ist. Und doch wäre es leicht festzustellen, denn wenn es die Wahrheit ist, muss unbedingt des Erlösungswerkes Jesu Christi Erwähnung getan werden. Es muss dieses Erbarmungswerk als Inbegriff der reinen Wahrheit herausgestellt werden. Und dann erkennet ihr leicht, was der Wahrheit entspricht. Denn ich habe es klar herausgestellt, dass jeder Geist, der bekennet, dass Jesus Christus Fleisch angenommen hat, um die Welt zu erlösen, euch auch nicht falsch belehren wird, weil es nun einmal darum geht, dass Jesus Christus der Erlöser ist von Sünde und Tod. Ihr Menschen seid mit der Sünde der Urschuld belastet, und ihr könnet nur davon frei werden, wenn ihr sie unter das Kreuz traget. Und ihr müsset dies glauben. Es kann euch kein hundertprozentiger Beweis dafür gebracht werden, weil ihr im freien Willen den Weg zum Kreuz nehmen müsstet. Nur das allein trägt euch ein Leben in Seligkeit ein, wenn ihr den Erdenleib verlassen müsstet und eingeht in das jenseitige Reich, in eure wahre Heimat, die euch nun auch das Los bietet, das ihr auf Erden angestrebt habt. Ihr Menschen müsstet es glauben, dass ihr die gefallenen Urgeister seid, dass der Gang über diese Erde begrenzt ist, die nur eine Erprobung des Willens von euch fordert, um dann wieder die eigentliche Beschaffenheit anzunehmen, um dann wieder als selige Geister in meinem Reich schaffen und wirken zu können, wenn ihr nicht versaget in der letzten Willensprobe und dann wieder den Gang durch alle Schöpfungswerke hindurchgehen müsstet. Und dies ist die reine Wahrheit, für die ihr euch einsetzen sollet. Denn es nimmt der Irrtum in einem Ausmaß zu, weil die Menschen in der letzten Zeit stehen und es meinem Gegner gelingt, sie zu täuschen. Und er es so geschickt versteht, dass er viele leichtgläubige Anhänger findet, die jedoch Opfer werden von Medien, von Hypnose, von Selbsttäuschung durch Suggestion, die alle wieder dem Zweck dienen, den göttlichen Erlöser abzulehnen oder ihn als nur Mensch hinzustellen, der wohl die höchsten Ziele verfolgte, aber nicht die verkörperte Gottheit selbst war. Wer aber das ernste Verlangen hat, die Wahrheit zu erfahren und sich durch ein Leben in Liebe so gestaltet, dass mein Geist in ihn sich ergießen kann, dem wird auch das Wissen um Jesus Christus und sein Erlösungswerk erschlossen. Und wird es ihm nicht im Erdenleben zuteil, dann ist sein Liebegrad ausschlaggebend, um ihm beim Eintritt in das jenseitige Reich dieses Wissen blitzschnell zu übermitteln. Und auch er wird die Gnaden des Erlösungswerkes nun ausnützen. Er wird in die Arme des göttlichen Erlösers eilen und dort auch Erlösung finden von aller Schuld. Und so ist nur ein Leben in Liebe nötig, um dieses Wissen entgegenzunehmen, das aber immer das Gleiche sein wird, weil nur das Wahrheit sein kann, was ich selbst den Menschen zugehen lasse, die sich als ein Gefäß des Geistes herrichten. Dass sich immer wieder Lichtwesen erbieten, zur Erde zu gehen, um den Menschen das rechte Wissen zuzuleiten, ist nicht abzuleugnen. Doch diese haben einen schweren Stand den vorgefassten Meinungen gegenüber, weil sie anderen Religionsrichtungen angehören. Und ob die Menschen noch so bemüht sind, sich zu vollenden, sie können das nur erreichen durch ein Liebeleben. Dann aber sind sie auch aufgeschlossen für rechte Belehrungen, die den göttlichen Erlöser betreffen. Wo sich aber ganze Völker der Wahrheit verschließen, wo nur Einzelne sie anzunehmen bereit sind, Dort kann meine Liebe keinen Zwang ausüben. Und ich lasse mir genügen an einem guten Lebenswandel, der dann auch seine Früchte tragen wird. Aber ich gehe auch nicht von der Wahrheit ab, insofern, als dass ich andere Gesetze gelten lasse als allen Menschen gegenüber, wenn ich auch andererseits zugebe, dass Menschen mit hohem Reifegrad außerhalb ihrer menschlichen Fähigkeiten sich bewegen können. Doch dann ist auch das Erkennen Jesu Christi in ihnen als den göttlichen Erlöser, zu dem alle gehen müssen, um ihrer Urschuld ledig zu werden. Denn dieses Wissen allein trägt euch ein seliges Leben ein im geistigen Reich, das ihr aber nach eurem Leibesleben zu erwarten habt. Denn euer Sein auf Erden ist begrenzt. Das geistige Reich ist eure wahre Heimat, wo ihr wieder weilen werdet, wenn ihr Erlösung gefunden habt durch Jesus Christus, im gleichen Zustand, wie es war im Anbeginn. Amen.